Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Methamphetamine. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Methamphetamine. Methamphetamine. Methamphetamine. Methamphetamine. Methamphetamine. Methamphetamine. Methamphetamine. We'll be right back. Is that your best? Präsentiert. Is that your best? Kriminelle Musikantenstadion. I can see it. Sonic! Is that your pet?